Hi, friends! Hallo, Freunde! Let's go from on verse 15. Machen wir mit Vers 15 weiter. For then you will be seen as innocent, faultless and pure children of God. Denn dann werdet ihr als unschuldige, fehlerlose und reine Kinder Gottes gesehen werden. Even though you live in the midst of a brutal and perverse culture. Auch wenn ihr inmitten einer brutalen und perversen Kultur lebt. For you will appear among them as shining lights in the universe. Denn ihr werdet unter ihnen als leuchtende Lichter im Universum erscheinen. Wow. Wow. So, think about this. Denk darüber nach. When the Bible says, for then you will be seen. Wenn die Bibel sagt, denn dann werdet ihr so gesehen werden. That means if you want to be seen like this, we have to do what comes before. Bedeutet das, wenn wir nicht so gesehen werden, müssen wir das machen, was davor steht. So, what would happen if we in the middle of a brutal and perverse culture? Was wäre, wenn wir inmitten einer brutalen und perversen Kultur? That's what the Bible is saying. So sagt es die Bibel. If we would actually be seen as innocent, faultless and pure children of God. Wenn wir als unschuldige, fehlerlose und reine Kinder Gottes gesehen würden. Guys, I keep telling everybody. Ich sage immer allen. The world is not in such a mess because of the huge corruption. Dass die Welt nicht aufgrund der enormen Korruption in so einem Chaos ist. No. Nein. The world is in such a mess because we Christians don't live the way we are supposed to live. Die Welt ist in diesem Zustand, weil wir als Christen nicht so leben, wie wir leben sollten. Think about this. Überleg mal. So what would happen if we would actually live the way the Bible says here? Was wäre, wenn wir so leben würden, wie die Bibel es hier sagt? Always be happy, stop complaining and don't divide. Immer fröhlich, sich nicht beschwerend und nicht spaltend. The Bible guarantees us that then we will be seen among this perverse culture as innocent and faultless people. Die Bibel garantiert uns, dass wir dann in dieser brutalen, perversen Kultur als seine unschuldigen, fehlerlosen Kinder gesehen werden. I have a question. Ich habe eine Frage. Why does the whole world still look for the solution of the problems to the politicians? Warum sucht die ganze Welt noch bei den Politikern nach der Lösung der Probleme? I tell you why. Ich sage dir warum. Because we don't live cheerful, we don't stop complaining and we keep dividing. Weil wir nicht fröhlich leben, aufhören zu klagen und weiterhin spalten. You know, this culture will keep getting much more perverse and much more brutal. Diese Kultur wird noch viel perverser und brutaler werden. The Bible tells us this is what will happen. Die Bibel sagt, dass das passieren wird. Since we already know that the darkness is getting darker, da wir bereits wissen, dass das Dunkel noch dunkler werden wird, instead of us adapting to the darkness, anstatt dass wir uns der Dunkelheit anpassen, or complain about the darkness, oder uns über sie beschweren, we should live just like the Bible says us here, happy, without complaining and without division. Sollten wir so leben, wie es hier steht, fröhlich, ohne zu klagen und ohne zu spalten. Then you know what would happen? Weißt du, was dann wäre? The people would not look anymore to politicians to change their nations, but they would look to the Christians. Die Menschen würden nicht mehr auf die Politiker schauen, um ihre Nationen zu verändern, sondern auf die Christen. Do you know, I was with somebody recently that I consider a very amazing prophetic person. Ich war kürzlich bei jemandem, den ich als sehr prophetische Person einschätze. And this person said to me in the morning when I woke up, when I stayed at the house. Als wir morgens aufstanden, sagte er zu mir, denn wir übernachteten bei ihnen. It was another country. Es war in einem anderen Land. Debbie and me stayed at the house. Und Debbie und ich übernachteten in ihrem Haus. And this person said something like this, that Reinhard, you were at my bedroom last night. Und die Person sagte etwa Folgendes: Reinhard, du warst letzte Nacht in meinem Schlafzimmer. And of course I wasn't. Natürlich war ich das nicht. But in the dream I was. Aber in seinem Traum war ich es. In the dream I was in their bedroom. In seinem Traum war ich in ihrem Schlafzimmer. And I was talking about politics. Und ich sprach über Politik. And the guy had a prophetic dream that for me, it was a very clear prophetic dream. Und er hatte diesen prophetischen Traum, der für mich eindeutig prophetisch war. Now, when he talked to me about politics, I thought, me talking about politics in a prophetic dream? Als er mir das erzählte, dachte ich, was? Ich rede in einem prophetischen Traum über Politik? And I'm just going to give you the basic idea. Ich erzähle es dir jetzt nur grob. The basic idea was that every single time anybody complained about bad politicians, God was very displeased about it. Der Grundgedanke war, dass es Gott jedes Mal sehr missfiel, wenn sich jemand über schlechte Politiker beschwerte. And this guy in the dream saw what happened in heaven when Christians complained about bad politicians. Und er sah im Traum, was im Himmel passierte, wenn Christen sich über schlechte Politiker beklagten. What would happen if instead of every single complaining we ever did about a politician? Was wäre, wenn wir statt der ganzen Beschwerden über Politiker, we would have simply said, Father, we thank you for this person. Einfach gesagt hätten, Vater, wir danken dir für diese Person. What? Thank you for a bad politician? Never will I do that. Was? Danke für die schlechten Politiker? Wir würden doch nie so handeln. Ah, that shows how arrogant we've become. Ah, das zeigt, wie arrogant wir geworden sind. What would happen if you would say, Father, we thank you for this person and may they encounter your deep love? Was wäre, wenn wir sagen würden, Vater, ich danke dir für diese Person, möge sie deine tiefe Liebe erfahren? You see, if we would live happy and not complain and be united, the Bible literally says, wenn wir fröhlich, ohne zu klagen und in Einheit leben würden, verspricht die Bibel uns, that this perverse and brutal culture would see us as innocent, faultless and pure children of God. Dass diese perverse und brutale Kultur uns als unschuldige, fehlerlose und reine Kinder Gottes sehen würde. Listen. Hör zu. This world is already perverse. Diese Welt ist schon pervers. The culture among we live is already bad. Die Kultur, in der wir leben, ist bereits schlecht. It already is bad. Sie ist schon schlimm. So, if it's already bad, why do we want to complain more about the bad stuff? Wenn es schon schlecht ist, warum sollten wir uns dann noch weiter darüber beschweren? When will we Christians finally wake up to understand? Wann werden die Christen endlich aufwachen und verstehen? That it is in our hands alone to change this world. Dass es allein in unseren Händen liegt, diese Welt zu verändern. Oh, how my heart longs for Christians to live like Christians. Wie sehr sehnt sich mein Herz doch nach Christen, die auch wie Christen leben. Stop fighting about every little problem. Die nicht wegen jeder Kleinigkeit streiten. Live in incredible joy that comes through union with Jesus Christ himself. Die in einer wunderbaren Freude leben, die aus der Einheit mit Christus selbst kommt. And show the world that we are pure, innocent and completely faultless. Und die der Welt zeigen, dass wir unschuldig, fehlerlos und völlig rein sind. Think about that. Denk darüber nach. And then I will see you tomorrow. Und bis morgen.